Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 20, 2018, Episode 570. Hier rein und da raus. Ihr merkt schon, ich bin verwirrt. Ja, verwirrt. Google I.O. 2018 war angesagt letzte Woche und ja, da habe ich einiges dazu zu sagen. Das kann ich nicht am Anfang schon mit, was ich ja immer gern mache, ja, mit einem Satz ein Resümee ziehen, sondern das wird was Größeres. Deswegen wird auch ein großer Teil der Google I.O. heute in der Rios Wochensicht behandelt, denn für Android gab es gar nicht so viel, wie man vielleicht erwartet hatte, bei der Google I.O., sondern das war mehr so allgemein. Auch die Fragen, die man hatte, waren mehr so allgemein Web und so weiter betreffend, ja, und nicht jetzt speziell Android betreffend. Android ist eigentlich fast alles klar. Ja, fast alles. Was da nicht so klar ist und was da Neuerungen gab, das findet ihr dann im Uncast. Zunächst mal fangen wir mal ganz langsam an. Ja, schon im Vorfeld von der Google I.O. wurde bekannt, oder wurde ja das neue Gmail mit den speziellen Funktionen für das Verschicken von, sogenannten vertraulichen Nachrichten implementiert. Das habe ich dann sogar auch bekommen. Und darum geht es jetzt, also das geht da in diesem Web-Interface, ja. Und da ging es dann eben, Moment, jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Ja, da ging es also darum, dass man eben solche Nachrichten dann zum Beispiel mit einem Wegwerfdatum versehen kann und so weiter. Ne? Aber da kam noch was und das wurde jetzt auf der Google I.O. gezeigt. Ein, ja, wie sollte man das nennen? Autocompose, eine Satzvervollständigung für Gmail während dem Schreiben im Internet. Ja, das Kuriose dabei ist, ist ja, dass es eigentlich gar nichts Neues ist. Ja, das gibt es schon lange in Form von der Wort-Vorhersage von der normalen Android-Tastatur und den meisten oder fast allen Android-Tastaturen, die auf dem Markt sind, die haben mehr oder minder eine Wortvorhersage, so dass man eben ja E-Mails und nicht nur E-Mails schreiben kann, ohne dass man jetzt wiederkehrende Floskeln immer komplett eintippen muss. Das wird einem schon vorgeschlagen und zack. Ja. Und genau so arbeitet im Prinzip diese Vorhersage beim Schreiben von Gmail jetzt im Web auch. Ja. Und ja, das ist eigentlich das ganze große Ding. Ja. Für Leute, wie gesagt, die die mobile App nutzen auf dem Smartphone, ist es eigentlich nicht wirklich jetzt so das Massive. Aber immerhin, für die vielen Leute, die immer noch zum Beispiel geschäftlich im Web E-Mails schreiben, das heißt also mit ihrem Desktop-Computer oder Laptop, die werden sich dann natürlich freuen, da sie jetzt viel, viel weniger Tipparbeit haben. Und es scheint jetzt erst auch mal gut zu funktionieren. Ihr könnt das freischalten, wenn ihr... Und sollte eigentlich bei euch auch schon zum Freischalten sein. Jedenfalls, wenn ihr die neue Gmail an sich habt. Ob und wann das für die alte Gmail an sich geht, weiß ich nicht. Also wer jetzt die neue Gmail an sich schon hat, wie ich eben schon erwähnt habe, da könnt ihr dann einfach hier in die Einstellungen gehen. Ich guck mal da jetzt Schritt für Schritt. Da oben ist ja dieses Settings-Symbol, ne? Falls ihr dort noch nicht auf das neue Gmail geschwenkt seid, müsst ihr dort erstmal Try the new Gmail anklicken, ja, und dort könnt ihr dann, wo war es, in Settings, glaube ich, gehen und dort muss man dann genau Experimental Access anklicken, sodass dort ein Häkchen ist, ja. Und dann könnt ihr auch in dem weiteren Einstellungsmenü erscheinen dann weitere Menüpunkte. Dort erscheinen dann diese Smart Compose und dort Writing Suggestions on. Und dann könnt ihr das nutzen. Ja, ich habe meinen E-Mail-Client auf Englisch. Ich hoffe, dass es auch in der deutschen Version funktioniert. Allerdings, es funktioniert nur bei englischem Text. Ja, braucht ihr im Moment gar nicht euch zu freuen, wenn ihr Mails hauptsächlich in Deutsch schreibt, nutzt es euch gar nichts. Er kann keine deutsche Spracherkennung. Ja. Ja, wie so oft ist es halt ja nicht ganz so einfach, vor allem am Anfang. Da werden natürlich erstmal englischsprachige Dienste und Aufgaben dann bedient. Ja, erstmal. Gut. Ich bin, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin nicht so fit, aber das täuscht. Ich sprudel vor Aussagen, ja. Ich kann mich kaum noch zusammenreißen, ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Kritisieren und Vorstellen von Neuerungen, ja. Bevor ich zum Assistant komme, bei denen ich eigentlich sehr gute Neuerungen gesehen habe, komme ich mal zu einem Teil der Funktionen, ja, die neu eingeführt wurden beim Assistant, nennt sich Google Duplex. Und das könnte der erste Schritt sein, dass man auch innerhalb oder außerhalb des Silicon Valleys endlich mal so seinen Google Assistant auch richtig nutzen kann. Zumindest wenn ihr Englisch wiederum, ne, im englischsprachigen Land seid. Könnte man jetzt eigentlich auch abhaken dann, ja, aber es ist faszinierend, der Google Assistant ruft, ja, selbstständig Leute an und vereinbart in eurem Auftrag Termine. Ja, das Problem ist ja ganz einfach, selbst im Silicon Valley hat noch lange nicht jedes Restaurant ein automatisches elektronisches Buchungssystem. Und vor allem keins, wo auch Google angeschlossen ist. Ja, so dass eben, ja, sag ich mal, der Rest der Welt, zumindest der Rest der USA, hier ziemliche Schwierigkeiten haben. Ja. Und es ist ja lustig, die sagen, 60% der Restaurants haben kein Online-Buchungssystem. Ich würde mal sagen, es sind 95%, vielleicht 60% im Silicon Valley. Ja, gut. Also es ist ganz einfach. Ja, ihr wollt einen Tisch für zwei Personen um 19 Uhr. Ja, und sagt das eurem Assistant, wo ihr das haben wollt. Ja, und ja, da kann der nichts machen, weil was. Das Restaurant hat kein Buchungssystem. Das war's. Ende. Müsst ihr weiterhin anrufen und selbst die Termine ausmachen, dann manuell eintragen in einen Kalender. Und sowas kann dauern manchmal. Ja. Ist also nicht gerade das, was man von einem Assistenten erwartet. Denn wenn ich eine Assistentin oder einen Assistent habe, dann sage ich zu dem, reservier für mich einen Tisch für zwei Personen um 19 Uhr. Dort und dort, bitte. Ja. Dann macht er das. Und danach trägt er das in meinen Terminplaner ein und dann habe ich das. Genau das kann jetzt dann der Google Assistant mit Google Duplex. Der Google Assistant ruft die Leute an, macht mit denen telefonisch einen Termin aus. Und das Faszinierende daran ist, dass es wirklich eine Konversation ist, die eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist zwischen einer Konversation mit einer KI und einem Menschen. Ja. Da werden sogar so Sachen reingebracht, ja, wie ich zum Beispiel hier im Podcast immer, ja, sowas wird mit reingebracht, ne? Und auch so Sachen wie, und so, ja, wo normalerweise eine Maschine nicht macht, wird damit reingeflochten, damit es natürlich anhört. Somit könnte die Person eigentlich erstmal gar nicht wissen, dass dort eine Maschine ist. Später raus hat dann Google gesagt, ja, die KI gibt sich zu identifizieren, ja, oder wird sich identifizieren, gibt sich zu erkennen, weil es kam ja gleich wieder Sprüche, ja, aber die Leute wissen doch dann gar nicht, dass sie mit dem Computer telefonieren. Also Leute, wir müssen langsam mal anfangen umzudenken. Das hat niemanden zu interessieren, ob er mit meinem elektronischen Assistenten oder mit meinem unterbezahlten Girl Assistant telefoniert, ja, sondern nur, dass dort jemand einen Termin ausmachen möchte, ja. Irgendwie, ich finde das total verrückt. Irgendwann, gut, das wird vielleicht noch so ein paar Jahrzehnte dauern, aber irgendwann stellt sich dann auch die Frage, wie verrückt ist eigentlich die Menschheit gegenüber solchen KI-Systemen, ja, das ist eine Form von Rassismus, ja. Hört sich jetzt, im Jahr 2018 hört sich das noch lächerlich an, 2038 wird sich das überhaupt nicht mehr lächerlich anhören. Ich finde, das ist eine Form von Rassismus, ja. Denn es spielt keine Rolle, ob das ein elektronischer KI ist oder ob derjenige das macht, der tatsächlich den Tisch will, oder ob das ein Beauftragter ist oder ob das eine Firma ist, die für einen arbeitet. Ja, ich weiß nämlich, dass gleich wieder welche kommen und sagen, ja, aber der Datenschutz, schließlich tut ja die KI von Google böse TM, ja, ja, alles speichern und die, um was der sagt, das kann ja aufgezeichnet werden, um Himmels Willen, der Himmel fällt auf den Kopf, natürlich, klar, so, und es gibt Agenturen, wo man das machen kann, ja, Firmen, die für einen das regeln, ja, besonders viel gestresste Geschäftsleute haben sowas, ja, Firmen, die das alles managen, bestenfalls ist es ein persönlicher Assistent, der dann auch alles weiß und es vielleicht auch aufzeichnen, wer weiß, ja, oder es ist eben die Firma, die das sogar rechtlich aufzeichnen muss, ja, und so weiter und so weiter. Oder eben das zumindest mal durch verschiedene Sachbearbeiter dann durchgeht und dann schließlich und endlich auch das im Computersystem einspeichert. So, und es hat den Grad gar nichts anzugehen. Ja, Aufzeichnung vom Telefongespräch ist ja klar, muss dann im Vorfeld gesagt werden. Aber das ist ja noch die Frage, ob das dann wirklich akustisch aufgezeichnet wird. Die Information speichern und niederschreiben darf man jederzeit machen. Tut mir leid, liebe Sicherheitsfanatiker. Ja, wenn ihr mit mir telefoniert, müsst ihr damit rechnen, dass alles, was ihr sagt, von mir notiert wird oder zumindest in meinem Köpfchen gespeichert wird und sogar von mir verarbeitet und verwendet wird. So, boom, zack. Ja, jetzt haben wir Skandal. Rio verwendet sogar Informationen, die er aus Telefongesprächen gewinnt. Ja, unfassbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da könnte ich jetzt wieder eine Stunde drüber quasseln, wie unlogisch sich die Menschheit verhält, ja, nur weil es etwas Neues ist. Ja. Aber wie gesagt, das muss die Firma nicht wissen. Die muss nicht wissen, ob das eine KI ist. Die muss auch nicht wissen, ob derjenige, der anruft, jetzt Nigerianer ist oder Jude oder Moslem oder was weiß ich. Ja? Genauso muss er auch nicht wissen, dass das eine KI ist. Meine Meinung. So, wie gesagt, jetzt hört sich das total lächerlich an, das zu vergleichen. Wartet mal in 20, 30 Jahren, wie sich das dann anhört. Das sehen wir ganz anders aus. So, gut. So viel zu dem Thema. Google Assistant wird dann eben den Termin eintragen, erscheint im Kalender und informiert dann auch über die erfolgreiche Aushandlung eines Termins. Wie genial ist das denn? Ja, damit kommt es einem persönlichen Assistenten, einem echten Assistenten immer näher. Ja, und ja, ich find's ganz, ganz toll. Bravo. Und der Google Assistant bekommt auch noch ein paar Sachen mehr. Zum Beispiel mehr Stimmen. Das ist sogar schon bei mir verfügbar. Komme ich gleich auch noch dazu. Die Google I.O. 2018 war, was die Verfügbarkeit von den angesprochenen Diensten anbelangt, wieder eine absolute Katastrophe. Komme ich gleich nochmal dazu. Aber die neuen Stimmen für den Google Assistant sind tatsächlich schon vorhanden. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das hier übers Mikro, ich hätte ja auch eigentlich können hier mal mein Handy anschließen, aber nein, schlecht vorbereitet. Ja. So ist das. Oh, Moment mal. Ach, warum denn? Ist doch keine Live-Sendung. Ich mach das jetzt mal. So, also das normale, den normalen Ton kennt ihr ja, die normale Stimme, ja. Und das ist dann das hier. So, spielen mal dann hintereinander die Töne ab. Der erste ist der normale Assistent und dann werde ich auch mit dem Satz dann übrigens, was ich sehr schön finde, dass man das machen kann, die anderen Stimmen reinblenden. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. And now you can choose from different voices for me to speak with. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. And now you can choose from different voices for me to speak with. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. And now you can choose from different voices for me to speak with. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. And now you can choose from different voices for me to speak with. Ja, ich habe die dritte Stimme tatsächlich gewählt, weil die mir am besten gefällt. Die hört sich so ein bisschen asiatisch an, eindeutig ein asiatischer Dialekt. Aber diese neuen Stimmen, also die ersten zwei Stimmen, die gab es ja schon länger. Ja, und die anderen, die sind jetzt auch tatsächlich rein synthetisch erzeugt. Während bei dem ersten ja tatsächlich noch eine Frau da gesprochen hat, ja, und also die Silben so, ja, wurde das nun tatsächlich komplett künstlich erzeugt. Und das, finde ich, hört sich ganz gut an. Ja. Also, das ist eine schöne Änderung daran. Auch schon funktioniert, heute übrigens freigeschaltet. Da habe ich mich ja die ganze Woche über aufgeregt, ja, weil es am Dienstag hieß es, ab sofort, ja. Und jetzt musste ich bis Montag warten, ja, also fast eine Woche, bis das bei mir dann endlich funktioniert hat. Und zwar kann man jetzt mit dem Assistant mehrere Befehle in einer mehr natürlicheren Art und Weise geben. Das heißt, wenn man zum Beispiel zwei Lampen schalten wolle, oh Mann, heute ist wirklich schlecht, ey. Wirklich. Ich weiß gar nicht, liegt das am vielen Schwarztee oder so? Ich weiß auch nicht. ja, also zum Beispiel turn on the TV light and turn on the couch light. Ja, das sagt man normalerweise nicht. Ja, schalte das Couchlicht ein und schalte das TV-Licht ein. Das sagt man nicht. Man sagt, bitte schalte das TV-Licht und das Couchlicht ein. Ja, und so kann man das dann tatsächlich sagen. Turn on the couch light and the TV light. Fertig. Und das ist wesentlich besser und so kann man dann auch andere Befehle natürlich noch geben. Also man kann quasi eine Verbindung zu dem letzten Befehl bringen. Ja, auch geht, sag mir das Wetter in Tokio und in Canberra. Ja. Und dann kriegt man nacheinander das gesagt. Wie gesagt, ob das in Deutsch funktioniert, weiß ich nicht. Ich frage da schon gar nicht mehr danach. Ich bin froh, wenn es in Deutschland in Englisch funktioniert. Ja, es ist so totales Chaos geworden. Obwohl Google bei der I.O. immer gesagt hat, in allen Sprachen überall verfügbar, startet ab sofort. Und viele dieser Funktionen, wo es geheißen hat, ja, startet ab sofort, habe ich noch nicht mal jetzt bis jetzt bekommen, fast eine Woche rum. Ja. Ich hasse Staged Rollouts. Ich will alles und zwar sofort. Ja, ich könnte jetzt wieder Queen singen, aber ich verschone euch mal damit. Gut. Was noch nicht funktioniert, aber das soll bald kommen, ja, ist diese Continued Conversations. Und das bedeutet, dass man jetzt nicht immer dieses Buzzword sagen muss. Ja. Also wenn man sagt, Google, ja, ich sage es jetzt nicht, damit nicht euer Dings angeht, das sage ich auch gleich noch was dazu, unglaublich, dann gebt ihr einen Befehl, ja, und jetzt fällt euch noch was anderes ein, ja, und da müsst ihr wieder sagen, Google, ja, und Google, Google. Also das ist auch ziemlich nervig und hört sich dann spätestens nach einem dritten Google hintereinander ziemlich dumm an, ja, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Der Google Assistant hält das Mikrofon online bis zu 8 Sekunden nach dem Befehl, um zu hören, ob danach noch ein Befehl für ihn kommt. Ja, auch das ist eine schöne Geschichte. Das heißt, wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, Google, wie ist das Wetter in Canberra, Australien? Ja, dann kriegt man das gesagt. Ja. Und dann kann man sagen, tell me about kangaroos. Ja. Und zwar ohne, dass man wieder erneut dieses Buzzword sagt, Google. Ja. Und wenn man dann eben die Nachricht oder die Antwort gesagt bekommt, und dann kann man gleich hinterher wieder ohne Buzzword zum Beispiel sagen, and what about wombats? Ja. Und wenn ihr dann fertig seid, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, thank you, und dann schaltet das Mikrofon ab. Sofort. Ja. Ich hoffe, es geht noch einen anderen Befehl, um das abzuschalten dann. Ich habe schon gemerkt, die Leute, die wollen nicht Danke sagen zu ihrem Assistent. Also ich habe da mehrere Leute gefragt, und die lehnen das kategorisch ab, Danke zu sagen. Also kategorisch. Ja, für die ist das seltsam, sie bedanken sich bei einer Maschine, ja. Ja, so ist es wohl. Deswegen denke ich, dass, oder ich hoffe zumindest, dass dann vielleicht noch eine andere Floskel mit kommt, zum Beispiel einfach nur ein Okay hinten dran. Ja. Oder vielleicht in bester Master-Kontrollprogramm Manier vielleicht ein End of Communications. Oder End of Line. End of Line. So. Naja, gut. Also, das wird schön. Angekommen ist schon die Custom Routines. Die kamen einen Tag oder zwei Tage danach. Bisher war es ja so, man hatte Routinen im Google Home. Ganze 6 Stück. Wahnsinn. Ja. Moment, jetzt muss ich erstmal hier. So. So, hier. Und man hatte jetzt hier so fertige Routinen schon, wie zum Beispiel das Aufwachen, das Schlafen gehen, das Weggehen und so weiter. Ja, das konnte man dann schon mal festlegen. Das wurde jetzt alles wesentlich überarbeitet. Zuerst mal sind die Google Shortcuts weg. Ja, diese Assistant Shortcuts sind komplett gestrichen. Das ist jetzt alles in Routines. Dort sind auch die Shortcuts hingewandert, die man vorher hatte. Das sind jetzt auch automatisch Routinen geworden. Ja, und dort hat man jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten. Und kann auch eigene Routinen erstellen. Ja. Zum Beispiel habe ich eine Routine jetzt gemacht für Groovecatcher Radio Mix zu hören, auch von Google Play Music. Ja. Das Dumme ist, der würde das nicht sagen, ja, was er jetzt abspielt, sondern wird einfach nur starten. Das mag ich aber nicht. Ich möchte eine Bestätigung haben, dass er mich auch verstanden hat. Deswegen habe ich hier hinzugefügt, dass er sagen soll, Playing Groovecatcher Playlist. Und dann fängt er an, eben diese Playlist da zu spielen. Ja. Man kann dann weitere Actions einbauen. Also man kann jetzt selbstständig neue hinzufügen, sodass man ja Dutzende von Aktionen einfach so nacheinander ausführen lassen kann, was ich besonders schön finde. Ja. Damit hat man jetzt auch die Auswahl, übrigens Musik, News kann man einblenden lassen, Radio, Podcasts, Audiobooks abspielen und Sleep Sounds kann man ebenfalls aktivieren. Und man kann hier natürlich dann auch sogenannte Actions reinsetzen. Die kann man entweder als Text, als Satz einfügen, zum Beispiel set the volume to 50%. Ja? Oder man geht auf unten choose popular actions und dort kann man dann also verschiedene gebräuchliche Aktionen einfügen, zum Beispiel Lichter steuern, die kann man dann im Einzelnen noch festlegen, Wetterinformationen, wie es aussieht mit dem Pendeln zur Arbeit, bei der Strecke, ja. Reminders, Alarme, broadcasten kann man, also verschiedene Texte an die anderen Google Home Geräte, ja. Texte verschicken auch, zum Beispiel eine SMS verschicken, Medien, Volumes einstellen, also die Lautstärken, ja, um das Telefon stumm schalten und. All das funktioniert, ja. Und ich finde es gar nicht schlecht, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich werde da auch wegen diesen neuen Funktionen noch einiges anpassen. Zum Beispiel werde ich das so machen, dass das Telefon stumm geschaltet wird. Ja, und morgens, wenn ich dann Good Morning sage, wird das Telefon wieder aktiv geschaltet und so weiter. Das werde ich alles noch anpassen. Die Routinen jedenfalls sind super, gefällt mir ausgezeichnet. Und damit wurde der Assistant auf jeden Fall wieder deutlich verbessert. Ja, dann die Anbindung an sogenannte Smart Displays, das wird was für die Zukunft, das noch gibt es kein Gerät, wird aber demnächst was erscheinen. Google Assistant ist jetzt in 80 Ländern verfügbar und das ist ja ganz beachtlich, muss man sagen, ja. Total daneben und bescheuert finde ich, aber anscheinend gerade in den USA wohl von vielen Eltern, ja, weil man will ja nicht haben, dass die Kinder so Befehlston haben. Das muss ja alles schön gesittet und geordnet zugehen, ja, bei den Kindern. Ne? Die Alten, die dürfen natürlich dann Befehle geben, ne? Aber die Kinder, die sollen gar nicht erst lernen, wie man Befehle gibt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die das dann überhaupt schaffen im Leben. Ist egal. Auf jeden Fall, die sollen nicht zu bossy klingen und deswegen kann man Pretty Please aktivieren, dann müssen die Kinder Bitte und Danke und wunderbar sagen, ne? So mit dem Assistant. Also wenn ihr nicht Bitte dann sagt zum Assistant, dann wird die Funktion nicht ausgeführt. Ja, so sieht es aus. Der Google Assistant übernimmt dann die Erziehung. Ne? Ist doch alles ganz einfach. Man muss immer nur Bitte sagen, dann bekommt man immer das, was man will. Ne? Ist schon krass. So, okay. Nächstes Thema von der Google I.O. Das war eigentlich gar nicht so wirklich direkt von der Google I.O. Ja. Aber trotzdem, es geht da mit rein, ja. Google Drive Design Update wird es geben, nachdem ja Gmail schon ein Design Update bekommen hat, gibt es jetzt auch für Google Drive ein Design Update. Leider habe ich es noch nicht bekommen, ja. War ja klar. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen warten. Optisch sieht es dann eben so aus wie das neue Gmail. Man hat sich an das neue Material Design, also das alte Material Design war ja eigentlich implementiert worden. Und das neue sieht jetzt eben da anders aus. Ja, so sieht es aus. Noch ganz kurz mit dem Assistant auf dem Smartphone. Ja, das wird auch optisch nochmal überarbeitet. Ja, und zwar soll das auch bald ausgeliefert werden auf die Smartphones und dann wird auch optisch dort viel mehr angezeigt im Assistant und auch wenn das ein kleiner Widerspruch ist, finde ich, aber wenn man es auf dem Smartphone nutzt, den Google Assistant, ist ja, zumindest nicht ganz so weit hergeholt, dass man auch was auf dem Display dann angezeigt bekommt. Ne? Genau. Gut, die Android-Neuerungen, Ankündigungen und was da alles passiert ist, das gibt's da natürlich im Uncast. Ja. Genau wie Android Auto, das wird auch dort dann verhandelt. Die Google Maps App, da gibt es auch einige Verbesserungen, das wird es auch dann eben geben beim Uncast, genauso wie das mit den Google Fotos. Da ist vielleicht noch dazu gesagt oder sollte gesagt werden, dass da noch nicht ganz klar ist, ob da auch sich in der Web-Oberfläche etwas tut. Das, was gezeigt wurde auf der Google I.O., das war alles innerhalb der Apps. Ja. Sicherlich gibt es die sogenannten Suggested Actions. Mensch, was habe ich ein Problem heute mit diesem Wort? Ja. dort kriegt man zum Beispiel vorgeschlagen, dass das aufgehellt werden soll, geteilt werden soll, wenn Personen drin sind, die Google kennt, ja, gedreht oder archiviert werden soll. Und man kann auch demnächst, ja, also Bilder, die von Dokumenten automatisch als PDF exportieren. In Google Drive zum Beispiel. Das ist meiner Meinung nach eins der faszinierendsten Sachen. Und ausgerechnet dieses Feature wird wohl noch etwas dauern. Da heißt es nur Another Action on the Horizon. Also irgendwo am Horizont ist diese Funktion. Ich finde, warum macht Google das Beste und Wichtigste eigentlich nicht zuerst und machen dann die Zusatzfunktionen? Gut, also das ist es so. Aber eins war noch sehr, sehr interessant. Das betrifft sowohl das Web, ja, als auch später im Uncast auch die App und auch das Internet, nämlich Google News. Google News wird komplett überarbeitet, designmäßig und funktionsmäßig und inhaltemäßig. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Das muss ich erstmal ausprobieren und sehen. Denn ich habe natürlich meine Quellen, ja, und die möchte ich auch weiterhin haben. Ganz egal, ob Google irgendwelche Quellen als gut oder schlecht ansieht. Ich sehe halt nun mal andere Quellen als schlecht an, die vielleicht Google als gut ansieht oder umgekehrt. Ja. Ich will keine Vorzensur der Nachrichten von Google haben. Ganz und gar nicht. Ja, weil das ist meiner Meinung nach eines der Felder, wo ich Google eben nicht zustimmen kann. Da gehen die Vorstellungen bei manchen Sachen doch weit auseinander. Aber darauf kommt es auch nicht an. Ja, ich finde, keine Firma, Mittelsmann-Firma wie Google sollte Einfluss nehmen auf das, was man sieht an Nachrichten und nicht. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also wenn man natürlich die Newsquellen anpassen kann, ja, ist zumindest mal gegeben, dass man zwar nicht Otto Normalverbraucher, der weiß sowieso nicht, was da los ist, ja, der interessiert es auch nicht, was für Quellen da sind, der liest das, was er vorgesetzt kriegt, okay, aber zumindest einigermaßen medienverantwortliche Leute, ja, oder Leute, die eben mit Medien umgehen können, die können dann wenigstens selbst noch bestimmen, welche Quellen eben angezeigt werden und was nicht. Da gibt es einiges. Vieles davon wurde eben nur in der App gezeigt, ja. Aber wie gesagt, auch ein großes Redesign im Web ist da auf dem Weg und da sieht dann eben Google News ganz, ganz anders aus. Google News und Weather verschwindet übrigens komplett aus dem Play Store, dazu später im Uncast mehr und die neue App ist der Google Play Newsstand. So, YouTube war so eine Geschichte, da hatten wir gedacht, dass YouTube in dieser Form aufhört zu existieren. Ja, Google Play Music auch und es wird zusammengeworfen. Kein einziges Wort darüber. Kein einziges Wort darüber bei der Google I.O. Und damit ist das natürlich erstmal vom Tisch. Zumindest in den nächsten Wochen, Monaten wird da wohl nichts passieren dann, wenn es bei der Google I.O. nicht angekündigt wurde. Dass da was am Kochen ist, das weiß man, das hat man auch gesehen bei verschiedenen Apps, im Quellcode etc. Aber jetzt ist es erstmal wohl nicht so akut. Die App hat ein paar kleine Änderungen bekommen, aber die sind nicht sehr relevant. Jo, was haben wir denn noch? Gut, die Google Play Sachen ist ja auch irgendwo was für Android, genau. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, größtenteils Google I.O. damit abgehakt. Ein Fazit möchte ich natürlich hier noch ziehen, jetzt erstmal für die Geschichten, die nicht Android bezogen sind. Kurzerhand enttäuschend. Das Einzige, was eigentlich noch interessant war, war der Google Assistant und Google Home. Ansonsten muss ich sagen, war ziemlich alles, also keine wirklich tollen, aufregenden Sachen. Ja. Und von daher war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja Antworten verlangt. Ja. Überhaupt keiner wurden geliefert. Man weiß also nicht, wie es aussieht mit der Zukunft und die Zukunft von YouTube und Google Play Music. Noch schlimmer ist es dann, wie ihr dann später hören werdet im Uncast. Da waren noch viel wichtigere Sachen drin, wo es keine Antworten darauf gab. Selbst für die Entwickler war die Keynote meiner Meinung nach ziemlich enttäuschend. Aber für die Privatleute auf jeden Fall, außer ein paar Gimmicks, die übrigens auch schon mal 2017 in einer anderen Form gezeigt wurden, viele, ja, zum Beispiel das Google Lens, hat sich da bisher eigentlich nichts groß getan seitdem und jetzt werden schon wieder neue Versprechungen gemacht, nicht mehr die alten sind eingelöst, also ich weiß nicht genau, wo das gut sein soll, ja. Ich bin nicht sehr begeistert gewesen. Zuerst mal war ich ja doch schon etwas überrascht, weil es wurden Sachen gezeigt und angekündigt, von denen man vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Also es war überhaupt nichts davon zu sehen oder zu hören. Es gab auch keine Gerüchte darüber und auf einmal, bumm, waren da neue Funktionen, neue Apps und so weiter neue Strategien wurden von Google vorgestellt, die es vorher eben nicht gab. Aber im Nachhinein, wenn der erste Überraschungseffekt dann weg ist, dann guckt man sich das an und sagt, ja okay, und die Sachen, die da vorgestellt werden, sind ungefähr so interessant wie eine Waschmaschine beim Wäschewaschen zuzugucken. Ja, erste halbe Stunde macht Spaß, danach macht man es nie wieder. Also, es ist wirklich schon wieder mal bezeichnend, was Google da bei der I.O. abgeliefert hat. Ja, und im Android-Bereich sieht es zwar ein klein wenig besser aus von den vorgestellten Sachen, aber wie gesagt, die Antworten, die fehlen und das macht einem Angst und Bange, wenn Google Antworten auf wichtige Fragen, wo man eigentlich drauf wartet, überhaupt gar nicht erst gibt. Ja? Und noch nicht mal die Fragen erst stellt. Ja? Das auf Gerüchte quasi nicht reagiert, obwohl man genau weiß, dass die Gerüchte untermauert sind mit zum Beispiel Zeilen aus Quellcode, aus APKs und so weiter. Ja? Und dann wird nicht darauf eingegangen. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schlecht, das verunsichert die Leute massiv und also ich finde es nicht gut. Ja, außerhalb von den ganzen Google I.O. gab es eigentlich die Woche dann nichts mehr Interessantes, zumindest ehrlich gesagt hatte ich überhaupt gar keine Lust mehr, irgendwas groß da noch sonst zu gucken oder recherchieren, das hat mich nicht mehr interessiert. Ja, manchmal interessieren mich ein paar coole, Schalen oder neue Apps oder irgendwas, ja, diesmal überhaupt nichts, weil ich war so enttäuscht und hin und her gerissen von der Google I.O. Naja, aber es gab auch nicht wirklich viel jetzt super toll interessante Geschichten, außer vielleicht etwas, was mich sehr, sehr geärgert hat und eigentlich genau das bestätigt, was viele Verschwörungstheoretiker Richtung Google, ja, immer wieder vorgeworfen haben, nämlich, dass YouTube eine klare Voreingenommenheit zu gewissen Richtungen hat. Ja, um es so auszudrücken. Ja. Und das ist, also sprich, dass es da so eine Art Elite gibt auf YouTube, die die Geschicke der ganzen Community bestimmt. Also so vom wegen, ja, ja, verwirkliche dich selbst. Pah! Wenn diese User, diese Sonderuser dort nicht wollen, dass du dich verwirklichst, dann hast du Pech gehabt. Dann kannst du einpacken auf YouTube. Und das war zwar immer angenommen worden, aber es gab keine Beweise für diese Behauptung. Das ist vorbei. Wie das Blog Motherboard jetzt hier veröffentlicht hat, gibt es definitiv sogenannte Trusted Flagger. Ja, also YouTube Contributors and Trusted Flaggers, ja, die haben Macht. Das heißt, die können sowohl durch ihre, nicht nur durch ihre Flags, sondern auch durch direkten Kontakt mit dem YouTube-Team, die haben nämlich direkter Kontakt mit dem YouTube-Team, im Gegensatz zu den normalen YouTubern, ja, die können dann mit ihren Flags oder Kontakten Channels sperren oder sperren lassen und auch wieder reaktivieren lassen. Ja, manchmal, man glaubt es kaum, ja, passiert nur so ein paar hundert Mal im Jahr, ne, werden Channels zu Unrecht gesperrt. Ja, beispielsweise, weil so ein Mob, ja, meint, man müsste ein Channel einen Report schreiben. Ja, und das ist ja so, wenn dann halt genug Leute das reported haben, dann wird der Channel gekickt, geschlossen. Leider wird das heute schon organisiert gemacht. Meiner Meinung nach sind es Verbrecher. Aber naja, Google sieht da wohl kein großes Problem drin. Offenbar, weil man ja diese Trusted Flagger hat, ja, wenn also hier jemand darauf aufmerksam wird und von diesen und dann sich mit YouTube in Verbindung setzt, dann wird eben der Kanal auch mal wieder freigeschaltet. Tja, nur halt dumm, wenn die Trusted Flagger und Contributor halt nicht unbedingt dir positiv gestimmt sind, dann hast du Pech gehabt, auch wenn du zu Unrecht gesperrt wirst. Dann wird nämlich gar nicht erst nachgeguckt. Ja, so sieht das aus. Umgekehrt, ja, genauso. Nur nicht mit diesen Flaggern anlegen, weil wenn die nämlich was reporten, dann hat es einen ganz anderen Stellenwert und dein Channel kann unter Umständen ruckzuck gesperrt sein. Ja. Und das seht ihr, das ist ein schreiendes Unrecht. Meiner Meinung nach ist das ein Riesenskandal hier auf YouTube. Ja? Wenn wenige sogenannte Flagger und Contributors hier so viel Macht haben, um andere User zu mobben oder wieder ins Leben zurückzurufen, selbst wenn mal die Community größtenteils entschieden hat, ja. Ja, es kann ja sein, dass ein paar tausend Leute dann auf einmal sauer werden wegen einem Thema, wo gesperrt ist, reporten das, ja, und dann kommt einer von diesen Pennern, ja, und setzt sich mit YouTube in Verbindung und dann wird der Channel wieder freigeschaltet. Umgekehrt genauso. Das geht doch nicht, Leute. Ja? Das ist meiner Meinung nach ein Riesenunrecht und das finde ich nicht richtig. Ich weiß nicht, was ich eigentlich genau dazu sagen soll. Ja? Also ich würde mir wünschen, man hätte eine rechtliche Möglichkeit, gegen diese Leute vorzugehen, beziehungsweise gegen YouTube vorzugehen, um dieses Verhalten hier zu unterbinden. Entweder ist dieses System Community überwacht oder eben nicht, dann möchte ich das aber wissen und dann muss es YouTube machen, beziehungsweise Google machen, mit Leuten, die bezahlt werden und dann sind die auch für alles verantwortlich, was passiert. Ja. Und hier, da will man die Verantwortung abwälzen und macht dann im Hintergrund doch, was man will und nicht, was die Community will. So geht das nicht, wirklich. Meine Fresse. Puh. Naja, also ich finde, das schreit, das ist bei mir einer der größten Skandale, seit es diese Plattform gibt und einer der größten Skandale seit YouTube. Ich meine, irgendwo, wie gesagt, man hat es ja gewusst, dass es so ist. Aber dass das jetzt belegt ist, dass das jetzt ein Fakt ist, ist schon ziemlich traurig. Vorher konnte man sich immer noch schönreden und sagen, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so. Vielleicht denkt man das nur. Vielleicht ist es ja gesperrt worden oder freigeschaltet worden, weil ein Großteil der Community das eben so oder so wollte. Da muss man sich halt fügen, ist halt Demokratie. Das hier ist keine Demokratie. Das ist eine Diktatur von wenigen über die Massen. Obwohl Massen etwas entscheiden können wenige diese Entscheidung sofort wieder aufheben lassen. Ja, das darf eigentlich so nicht sein. Das geht nicht. Buh. Gut, Alexa bei den Griffiths. Ja, Family Guy, ne? Kennt ihr ja. Das ist das lustigste Video der Woche, das ich gefunden habe. Ja. Anders, da geht's nicht mehr, ja. bei diesen ganzen Smart-Home-Geschichten, ja, können wir ja dann mal sehen, was passiert, wenn Peter Griffiths hier ein Alexa-Gerät anschleppt und daheim aufbaut. Ja. Nicht auszumalen. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube im Videobeitrag oder oder im Diskussionsforum dort. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. So, dann hoffe ich, ihr erholt euch von diesen schrecklichen Berichten von der Google I.O. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.